Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Wir loben Allah, rufen ihn um Hilfe. Wir loben Allah, rufen ihn um Hilfe, bitten ihn um Vergebung, versuchen unsere Zuflucht bei ihm vor unseren eigenen Übeln und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah rechtleitet, der kann nicht von einem anderen irregeführt werden. Und wen Allah irreführt, der kann nicht von einem anderen rechtgeleitet werden. Ich bezeuge, dass Allah eins ist und dass er keine Teilhabe hat. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah und geziemt das Furcht und sterbet nicht anders als Muslime. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat. Fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat aus einer einzigen Seele. Und aus ihr erschuf er seine Gattin und aus den Beinen erschuf er viele Männer und Frauen. Und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet. Und ebenso im Namen eurer Blutsverwandtschaft, wahrlich Allah steht, der Wächter über euch. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah und sprecht aufrichtige Worte, auf dass er eure Taten wegen vielleicht fördere und euch eure Sünden vergebe. Und so Allah und seinem Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Wahrlich, das wahrste Wort ist das Buch Allahs und die beste Rechtleitung ist die Führung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das Übelste aller Dinge ist die Neuerung Bid'ah in Glaubensfragen. Und jede derartige Neuerung Bid'ah ist eine Irreführung. Und jede Irreführung hat das Höllenfeuer zum Ziel. Wir sind dabei, noch weiter über den rechtschaffenen Ehegatten oder Ehemann zu sprechen. Und sie sprachen über den Charakter, den ein Muslim haben muss, besonders ein Ehemann. Und dass er weiß, wie er mit einer Frau umgeht und sich nicht von die Schwächen der Frau sich sticheln lässt. Und heute, mit dem Wille Allahs, und weiter, der Ehemann spürt die Verantwortung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Der Mensch, der Überzeugung hat an Allah, er weiß, wie er fürchtet, worüber ihn Allah subhanahu wa ta'ala als Führer oder als Verantwortlicher gemacht hat. Wie zum Beispiel die Frau ist unter der Obhut des Mannes und der Mann ist verpflichtet vor Allah, dass er gerecht zu denjenigen, die unter ihm stehen, gerecht umzugehen. Als allererstes sagen wir, er soll Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, der Ehemann. Und soll sich für die Fragen bereit machen, die Allah ihm fragen wird am nächsten Tag. Und in einem Hadith sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ihr alle seid Wächter über eure Herden. Jeder ist verantwortlich für seine Herde, sagt der Prophet. Und der Mann ist sozusagen der Hirte von seinem Herr. Das heißt, sein Haus, er ist der Herr. Und alle sind unter seiner Obhut. Das heißt, alle sind unter seinem Schutz. Alle sind sozusagen, alle er ist verpflichtet, gerecht zu allen zu sein. Zu seiner Frau und zu den Kindern. Und auch die Frau zu Hause hat die Verantwortung, auf ihre Kinder aufzupassen und ein Hirte zu sein, sinngemäß, über ihre Kinder. Dass sie ihre Kinder richtig führt und richtig erzieht, nach Islam vor allem richtig erzieht. Sowieso, wir haben nur eine Erziehung, das ist die islamische Erziehung. Und dann einem anderen Hadith, das war die Riwayah von Muslim, überliefert von Muslim. Und dieser Hadith, er lässt uns kurz überlegen mit uns selbst. Jetzt wenn der Mann, wenn er ist sozusagen der Hirte von seinem Haus, Hirte, und er ist verantwortlich für seine Herde. Und die Frau ist ein Hirte in dem Haus von ihrem Mann, aber sie ist sozusagen die Hirtin von ihrer Herde. Das wären ihre Kinder. Damit will der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen, jeder ist verantwortlich für die unter ihm stehen. Und deswegen soll man Allah fürchten in dem, wo auch Allah es möglich gemacht hat, dass man Allah fürchten kann. Weil Allah sagt selber im Koran, fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Es gibt Menschen, von den Menschen, er ist verheiratet, hat Kinder. Ob seine Kinder jetzt beten, nicht beten, Islam, Allah kennen, nicht kennen, interessiert ihn nicht. Aber Hauptsache, er lässt auch seine Neigung wie ein Tier. Er ist glücklich über seine Situation, sein Geld ist da. Er denkt, indem er seine Kinder ernährt oder seine Frau, das genügt. Er hat seine Pflicht getan. Die Gefahr und die Frage hier, Umar radiallahu an, als er gespürt hat, und keine Zweifel, dass die Sahaba nach den Propheten am meisten am meisten sich Gedanken gemacht haben über der Tag der Abrechnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen befragen wird. Und zu Umar radiallahu an sagt, ich habe Angst, dass ein Kamel über einen Stein stolpert, und Allah macht Umar am Jüngsten dafür verantwortlich. In Zeit von Umar, wo er war sozusagen der Khalifa, der Führer der Muslime, dass Allah ihn fragen wird, O Umar, wieso hast du nicht den Weg geebnet für dieses Kamel? Guck mal, ein Kamel, ein Tier, irgendwo hat er Gedanken sich gemacht, Allah wird ihn dafür befragen. Jetzt, subhanallah, wir heute, unsere Frau lebt, unsere Kinder leben, uns interessiert nichts. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, es genügt für die Person als Sünde, sagt der Prophet, dass er den verloren gehen lässt, der unter ihm steht, sinngemäß. Er sagt, jetzt dieser Hadith in Bezug auf ein Beispiel, dass wenn du zum Beispiel als Sünde, du hast keine Sünde, du betest, fastest, machst alle Pflichten, die Allah dir auferlegt hat, außer du kümmerst dich nicht um deine Frau, zum Beispiel, oder deine Kinder, obwohl du keine Sünde hast vor Allah, genügt diese Sünde, dass du in die Hölle gehst. Weil, wenn jeder so denkt, dann ist die Gesellschaft kaputt, und jeder ist deswegen, um diese Gesellschaft zu heilen oder zu reparieren, muss jeder sich um sich selber scheren und versuchen, sein Haus zu reparieren, zu führen, richtig zu führen, nach Koran und Sunna. Jetzt stell dich mal vor, das Essen ohne Salz kann man nicht essen. Und zu viel Salz, das Essen ist auch nicht genießbar. Man schmeißt es weg, wenn zu viel Salz. Und deswegen ist das auch wichtig, dass du dich geduldigst mit deiner Frau. Unser Prophet Muhammad in Bezug auf dieser Beispiel mit dem Salz, in Bezug auf die Ehefrau, dass der Prophet Muhammad sagt, gibt uns einen Maßstab oder gibt uns einen Tipp, indem er sagt, wenn du siehst an deiner Frau etwas siehst, was dir nicht gefällt, dann schau auf etwas anderes, das wird dir gefallen. Das heißt, schau nicht, wenn sie hat 99 gute Seiten und eine falsche Seite, du guckst auf diese eine falsche Seite. Der Mensch ist nicht perfekt, du hast auch Fehler. Ja? Und deswegen, wenn er sich mit seiner Frau streitet, sie macht einen Fehler, dann er sagt, du bist so, du hast das gemacht und du kannst nichts. Dann fängt er an, alles an ihr falsch zu sehen. Aber was verlangt der Islam von uns? Was verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von uns? Ja? Er verlangt, dass wenn du einen Fehler siehst von deiner Ehefrau, dass du dich geduldigst für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Dass du dich geduldigst und dass du mit Allah, dass du auf die Belohnung rechnest, die Allah dir gibt, wenn du jetzt dich geduldigst. Wir wollen, und unser Ziel ist es, dass wir in einer gesunden Gesellschaft leben. Eine rechtschaffene Gesellschaft, die Allah fürchtet. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich befragen in dein Eheleben. Allah wird dich befragen sogar über dein Eheleben, mein Bruder. Nimmt das nicht auf eure leichte Schulter. Allah wird dich befragen, wieso hast du mit deiner Frau so gesprochen? Wieso hast du deine Frau ungerecht behandelt? Das bezieht sich jetzt auf den Ehemann, aber das heißt nicht, dass die Frau machen kann, was sie will. Sie wird auch befragt. Aber das ist jetzt das Thema. Schließt ja nicht das andere aus. Und Allah subhanahu wa ta'ala, weil die meiste Ungerechtigkeit kommt von den Ehemännern. Das ist leider so. Wir haben wie der Prophet Muhammad sallam so ein schönes Beispiel bringt, indem er sagt, die Frau ist aus der Rippe Adams geschaffen. Und die Rippe ist schief. Bekannt. Und wenn ihr versucht, die Rippe gerade zu biegen, wird sie zerbrechen. Und ihr Zerbrechen ist was? Die Scheidung. Der Mann, eins von den beiden, der Mann, er will heute seine Männlichkeit beweisen. Wo? Bei seiner Frau. Aber auf der Straße ist ein Feigling. Und das ist der Grund, weil sein Iman schwach ist. Will seine Kraft und seine Männlichkeit bei seiner Frau beweisen, seine Frust rauslassen bei seiner Frau. Aber wir haben eine schöne Geschichte, die Geschichte mit Fatima und Ali radiallahu anhu. Und Wallahi, Ali war Sayyid al-Mujahideen, Führer der Märtyrer. Ja? Einer der mutigsten, oder vielleicht sogar der mutigste Sahaba. Ja? Und hat sich mit seiner Frau gestritten, ist in die Moschee gegangen und hat geschlafen. Wo der Prophet dann zu ihm gegangen ist, hat nicht seine Frau gesagt, oder hat sie ihr nicht eine geknallt und hat nicht zu ihr gesagt, guck mal, wie sprichst du mit mir, ich bin ein Sahabi. Ja? Oder Rasulullah hat gesagt, ich bin einer von den 10, die ins Paradies gehen. Ich habe dir vorbereitet, wie kannst du dich trauen, so mit mir zu reden? Nein. Also ein Beispiel. Es reimt sich auf Arabisch. Wer lebt in einem Haus von einem König, er vergisst die Dunkelheit des Grabes. Und das reimt sich auf Arabisch. Ist Sa'id ibn Musayba, ein Tabi'i, der hat sozusagen, jemand kam und der König oder der Sohn des Königs bat um die Hand von seiner Tochter. Er hat sie nicht verheiratet, obwohl seine Lage und die Lage seiner Tochter und die Lage vielleicht von seiner ganzen Familie wäre besser geworden, hätte diese Heirat eingegangen. Aber er hatte Angst, weil er gesagt hat, wenn meine Tochter in diesem Haus von diesem König lebt, ja, in diesem Prunk und diesem Reichtum und diesem Gold und alles, dann wird sie vergessen, das Grauen im Grab. Ja? Und das waren ihre großen Sorgen. Jetzt zurück. Heute der Mann, der sich aufregt und mit seiner Frau und seine Männlichkeit beweisen vor seiner Frau, ist der erste Grund, ist... Er sagt, hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Zu Hause. Wenn ihr zu Hause seid, zusammen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Scheidung oder du hängst, auf Arabisch aufhängen, auf Deutsch hat sich das so hingeschoben, nein, dann ist gemeint, sei geduldig und geh zur Seite so. Also übe Geduld aus und übe Nachsicht und hoffe auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Eins von den beiden kann passieren. Deswegen, mein Bruder, willst du deine Tochter verheiraten? Verheirate sie an einen Mann, der nicht mit seinem Herzen im Dunya lebt, sondern nur mit seinem Körper. Das heißt, diese Dunya darf nicht, diese weltliche darf dein Herz nicht treffen. Weil wenn diese Dunya dein Herz getroffen hat, fertig. Weil er vergisst Achira. Er vergisst das Jenseits. Und dann kommt er in Achtlosigkeit. Und wenn er achtlos ist, wird er wahrscheinlich seine Frau nicht den Islam beibringen. Und hier sagen die Gelehrten von den Salihin, von den Rechtschaffenen, die die Herzen sehr gut kannten, weil sie sich mit dieser Thematik sehr gut mit diesem Thema beschäftigt haben. Und sie haben gesagt, dass der meiste Grund für schlechten Charakter ist Achtlosigkeit. Achtlos gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, achtlos gegen das, was Allah versprochen hat, achtlos gegen das Paradies und die Hölle, dann passiert mit dir, dass du auf einmal einen schlechten Charakter hast. Und wir sehen, subhanallah, Leute, die auf der Straße einen schlechten Charakter haben, ja, das sind die, die nicht praktizieren. Es gibt Zeiten, da musst du so tun, als wenn du mich siehst. Und es gibt Zeiten, du musst so tun, als wenn du mich hörst. Weil wenn du jede Sache, du Acht gibst, was gesprochen wird, deine Beziehung zwischen dir und deiner Frau geht kaputt. Und dann gehen die Kinder verloren. Und besonders in seinem Land. Wallah, hier habt ihr eine Verantwortung, oh Mann und Frau. Was denkst du, wenn deine Frau sich von dir scheidet, du dich von deiner Frau scheidest? Ja, was denkst du, wie wird die Zukunft von diesem Kind? Deswegen, sehe weg, mein Bruder, sehe weg, für Allah, nicht für deinen Nafs. Wir haben nie gehört, mein Bruder, dass jemand beerdigt worden ist mit einem Leichentuch, der Taschen hatte. Deswegen, diese Dunya, Hasan Basri, radallahu anhu, rahimahullah, besser gesagt, er sagte, die besten Charakterzüge an diejenigen, die wachsam sind. Und der Beste ist der tut so, in Dunya tut das auch, wenn ich hört. Ein Bruder beleidigt ihn. Ich hab's nicht gehört. Oder du siehst etwas, dein Bruder tut etwas, ich hab's nicht gesehen. In Bezug auf deine Frau, und das ist unser Thema, sie tut etwas, tu so, als hättest du es nicht gesehen. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber in den Angelegenheiten, was Islam angeht, sei wachsam. Hör genau zu und sieh genau. Imam Ghazali rahimahullah sagte, von gutem Charakter, dass du geduldig bist, von dem Übel deiner Frau dich geduldigst. Und dass sie sich geduldig von deinem Übel. Und wenn sie dich aufregt, bleib geduldig. Das hat Imam Ghazali rahimahullah gesagt. Weil das sind Frauen. Und Allah hat gesagt, Allah, unser Prophet Muhammad sallam hat gesagt in der letzten Khutbah, die gemacht hat, Allah hat euch als Amana gegeben und ihr sollt sie auf die beste Weise behandeln. Er sagt, das Hinwegschauen, das Hinweghören macht vielen Übel weg, sagen die Salaf. Wenn deine Frau einen Fehler begangen hat, ja? Wir reden jetzt nicht Fehler wie, sie macht Unzucht oder so eine Sachen. Das ist nicht, dass jemand falsch versteht. Das hat der Scheich nicht gesagt, aber das erkläre ich. Ein Fehler heißt, diese täglichen Probleme, die in einem Haushalt passieren, ja, so Kleinigkeiten, dass man da nicht immer nachhakt, damit ist das ist damit gemeint. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist, die Frau möchte lange reden. Der Mann möchte alles in 2-3 Wörter abhandeln, fertig machen. Deswegen braucht der Mann hier Nachsicht. Weil sonst geht das nicht. Wenn der Mann keine Geduld hat, ja, dann wird ihn jedes Mal, wird dieser Streit jedes Mal kommen. Weil eine Frau ist immer so, dass sie lange redet, sich Zeit nimmt beim Reden, will dir alles sozusagen ganz genau detailliert erklären. Der Mann möchte das so irgendwie so. Wallahi, deswegen, wenn ihr euch streitet, oh lieber Bruder, liebe Schwester, und ihr scheidet euch, deine Kinder, wallahi, wir haben, schaut euch nur die Studien an. Wie viele Kinder, die durch getrennte, wir reden jetzt nur von Muslimen, ja? Von Muslimen, wo die Eltern sich getrennt haben, die Kinder sind verloren gegangen. Zum Teil zum Jugendamt und das Jugendamt. Ja, und ihr könnt euch dann vorstellen, wie sie das auffassen. Eine Sahabia, eine Gefährtin, Khawla bin Sa'laba, ihr Mann war ein Sahabi, sie war Sahabi und ihr Mann war Sahabi. Aber damit wir euch als Beispiel geben, sogar Sahaba. Kann sein, dass ein Streit kommt zwischen Mann und Frau, auch Sahaba. Sie waren keine Malaika. Sie waren keine Propheten. Aber wenn du hier einen wichtigen Hinweis, wenn du versuchst, deine Männlichkeit zu beweisen vor deiner Frau, dann wisse, dann hast du Zweifel in deiner Männlichkeit. Khawla ibn Sa'laba, sie hat sich aufgeregt. Awais ibn Samit, sie haben sich gestritten. Awais ibn Samit konnte nicht ertragen, wurde richtig sauer. Und dann hat er ein Wort aus dem Mund raus. Da hat sie gesagt, du bist wie der Rücken von meiner Mutter. Das heißt, du bist geschieden. Das war so damals ein Wort, was die Araber benutzt haben. So ein Slang, so ein Umgangswort, was die Araber hier benutzt haben. Sozusagen, du bist geschieden. Du bist für mich haram. Du bist für mich sozusagen weg. Ich will dich nicht. Und dann kam er zu ihr wieder. Nachdem er zu seiner Familie gegangen ist, kam er wieder zurück. Und dann er wollte mit ihr schlafen. Wieder. Dann hat er gesagt, sie sagt, niemals in dessen Hand Khawlas Seele ist, yani Allah. Komm mir nicht näher. Bis Allah subhanahu wa ta'ala zwischen mir und dir urteilt. Zwischen dir und mir urteilt. Schaut mal, was für eine Frau. Okay. Jetzt einige Männer würden in so einer Situation, ich gebe dir einen auf deinen Kopf und ich werde es jetzt mit dir machen, egal wie auf was du jetzt mir sagst, du hast nichts zu sagen, er will jetzt deine Männlichkeit beweisen. Dann ist sie zum Propheten Muhammad gegangen. Aber das war nicht der Fall bei denen, weil es Sahabi war. Sie sind zum Propheten Muhammad s.a.w. gegangen. Und das Schöne ist hier, dass wir kehren zu dem Manhaj zurück von Qala Allah, Qala Rasulullah s.a.w. Das, guck mal, sie gehen, ein Problem, sie gehen, das heißt immer dieses Zurückgehen, wohin? Zu dem Ursprung. Allah und Rasulullah s.a.w. Das ist, so sollen wir sein auch. Sie ist zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Und Aisha radallahu anha, unser Prophet war im Haus von Aisha. Das war das Haus neben der Moschee. Sie hat nicht geschrien, Hilfe. Oder? Und hat nicht diese Klamotten von ihm aus dem Fenster geschmissen und geschrien, Hilfe, doch die ganzen Nachbarn und die Polizei angerufen. Wallahi, so waren die Frauen der Sahaba nicht. Und er seine Geheimnisse gelüftet, sofort zum Nachbarn gerannt und geschrien. Aber schau mal, Khawla, diese Sahabi, was für ein Charakter, was für einen starken Iman sie hat. Sie geht zum Prophet Muhammad sallam. Und er war im Haus von Aisha radiallahu anha. Aisha radiallahu anha hat dieses Gespräch nicht gehört. Ich war nah neben dem Haus, wo die Frau mit dem Prophet gesprochen hat, diese Haula, sich um ihren Mann, von ihrem Mann zu beschweren. Sie waren im Zimmer und sie war draußen. Und sie erzählt ihm, was geschehen ist. Sagt, Wallahi, ich hörte nichts. Ich habe nichts gehört, was Rasulullah a.s. mit Haula gesprochen hat. Bis Allah subhanahu wa ta'ala ein Vers niedergebracht hat. Allah hat bereits, Allah sagt, und Allah hat bereits den Streit gehört im Himmel. Oder sinngemäß, die richtige Übersetzung von ihm. Und Allah hörte das Beschweren der Frau und das Streit, über den Streit, was mit ihrem Mann passiert ist. Und sie ist gegangen, wollte den Propheten, weil der Prophet in dieser Zeit, er war der Richter. Und sie ist hingegangen, hat ihm ihre Angelegenheit vorgelegt und wollte nicht Terror machen oder ihren Mann zur sozusagen bloßstellen. Was hat Khawla gesagt zu Rasulullah? Zwischen mir und meinem Mann ist eine Sache passiert. Oder ist etwas passiert. Er sagte, ich möchte dich nicht mehr haben. Hör. Konzentriere dich. Er sagt heute, wenn der Mann sich von seiner Frau scheidet, die Frau nimmt die Kinder, ihm ist das egal. Oder die Frau verlangt die Scheidung von ihrem Mann und der Mann nimmt die vier Kinder. Und dann, damit sie einen neuen Mann heiratet. Wer ist barmherziger zu den Kindern, die Frau oder der Mann? Wer soll die Kinder erziehen? Der Mann schafft das. Die Frau sagt, ich bin eine Frau, ja Rasulallah. Ich habe ihn geheiratet, ich war jung. Ich habe Familie, Geld und hübsch. Und ich habe von ihm Kinder. Aber als ich alt geworden bin, und nachdem alle Kinder raus sind aus meinem Bauch, und nachdem meine Familie weg sind, ich nicht meine Familie mehr habe, und nachdem mein Geld weg ist, jetzt will er sich von mir scheiden. Verzeiht mir, dass heute leider der Mann denkt sich, wenn meine Frau alt geworden ist, nicht mehr so hübsch, wie wollen ich hässlich sagen, nicht mehr so hübsch wie früher, ich kann eine andere Frau heiraten. Egal, Kinder. Weil er hat nicht das Verantwortungsgefühl zwischen